Zur Gratulation zur Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg widmete ihm die Frau von An Dong-su, dem Helden der Republik, einen Blumenkorb. Jong Il-sim, Frau von An Dong-su, übergab am 26. Juli einem zuständigen Mitarbeiter den Blumenkorb für Kim Jong-un.